besten Musik. Radio Regenbogen. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein. Sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr. Der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat. Im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, in wem ich rede, ist doch klar. Charlie 2000 ist wieder da. Charlie 2000. Lass doch alles stehen und gehen. Mach dein Radio an. Charlie 2000. Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. It's for everyone here in the house. Listen, do it with me. Spitzenmäßig, ganz neu Paffendorf. Hallo Nachtschwärmer! Hier geht's wieder volle Kanne ins weihnachtliche Wochenende. Und ich habe wieder jede Menge neues Material dabei. Your DJ tonight just wants to say. Thank you. Wir haben 22.11 Uhr und den Song, den kennen wir doch irgendwo, ja? Ja, der ist wieder ganz neu rausgekommen. Vier verschiedene Remixe von, ja, jeder von einem bekannten DJ. Und jetzt ist wieder Zeit hier. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used. Auf geht's, unser Gewinnspiel. Time to prepare your mind and your body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. Alter, mir knurrt die Poperze. Lass uns noch mal was an die Kauleiste heften. Willst du auch noch was? Willkommen bei McDo. Ihre Mach doch mal die Kiste leiser hier, ich verstehe gar nichts. Herzlich willkommen bei McDo. Ihre Bestellung bitte. Hallo, ich hätte gern eine Bassdrum. Mit oder ohne Druck? Oh ja, mit extra viel Druck. Hätte ich gern noch eine Hi-Hat. Hart oder weich? Eine frische. Darf es sonst noch etwas sein? Ja, ein Sechser-Bass. Mit welcher Soße? Sechser-Bass süß-sauer. Ihre Bestellung bitte. Wir haben 22.26 Uhr. Hallo Nachschimmer. Das ist wieder was, ha? Angefangen hat es damals, ihr seid so leise oder Gott tanzte. Und das ist der nächste Schlag. MacC. T-Punkt featuring MacDorf. Ihre Bestellung bitte. Das war also letzte Woche. Jetzt kommt schon wieder was Neues. Diese Woche. Und die setzen noch einen drauf. jetzt seit einem halben Jahr DJ. Seit einem halben Jahr leg ich für euch auf. Und seit einem halben Jahr gebe ich Abend für Abend alles, um euch in Stimmung zu bringen. Aber das interessiert euch nicht. Ich reiß mir den Arsch für euch auf, aber ihr setzt keinen Fuß auf die Tanzfläche. Wisst ihr eigentlich, was ihr mir antut? Ihr tanzt nicht. Ihr schreit nicht. Ihr feiert einfach nicht ab. Dabei weiß ich genau, dass ich gut bin. Nur ihr seid so scheiße. Ihr seid so scheiße! Gefällt uns das? EQ Zero nennt sich diese Gruppe. Ja. Ihr seid so SCH Pünktchen Pünktchen. So steht's auf dem Cover. Da bin ich mal gespannt, nachschauen, was als nächstes noch folgt. Bad Bunny, was sieht's aus? Weihnachten gefällig, oder? Sag mal, was geht ab, Bud? Wir suchen ja immer noch eine Freundin für ihn, aber vielleicht tut sich da was. Also vergiss bitte nicht, dieses Jahr, wenn du an Weihnachten denkst, denk an Bud. Ich denk Tag und Nacht dran. Elle, aber das ist doch mal deine Sache. Du hast die Geschenke noch nicht? Am Weihnachtstag sind die Läden doch überfüllt. Nicht da, wo ich bin, Sohn. Auch ganz neu, Sebastian Toccata. We'll be right back. course, that's a sound you don't hear very often. Schlecht, hat auch was, eh? Sebastian Toccata. Das bitte eintragen im 8. Gästebuch bei Charlie 2000, Charlie mit Y, charlie2000.de. 8. Gästebuch eintragen bitte. Ich habe noch Sony PlayStation Spiele zu verlosen. GTA 2 nennt sich das Teil. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Kelly, hallo Blondis. Treffen sich zwei Blondinen. Du, ich habe gestern einen Schwangerschaftstest gemacht. Und? Waren die Fragen schwer? Klein Blondie fragt Mutti, die auch blond ist, Mama, wo kommen die Schwalben her? Aus dem Süden. Und die Rotschwänzchen? Vom Lippenstift. So, das reicht schon wieder. Oh, nein. Al, du kannst dich wieder nicht lachen, ha? Ha, ha, ha, das war ein Witz. Ne? Oder soll das ein Witz gewesen sein? Warning. Hallo Bandis. Ruhe, Ruhe hier. Oh, Mama mia. Na, schau mal, ich habe heftige Diskussionen. Da geht es wieder um Geschenke. Gibt es dieses Jahr was oder nichts? Aber ich habe den Vorschlag gemacht, ihr müsst ja erstmal anfangen. Am besten ihr schenkt er was. Jetzt wollen die alte Sachen dem schenken. Und wie meine Mom immer gesagt hat, die besten Geschenke sind in Dads Schränken. Ach nein, Peggy. Gut, dann gebe ich Daddy etwas, was er vorher noch nie benutzt hat. Seine Zahnbürste. Und ich schenke ihm seine Unterwäsche. Wenn einer mich als Frau hat, hat er es verdient, von mir etwas Besonderes zu bekommen. Ich weiß, ich schenke ihm seinen Wintermantel, auf dem Bug immer geschlafen hat. Ach nein. Das wird das beste Weihnachtsfest, das wir je hatten. Peggy, das halte ich für ein Gerücht. Ihr müsst was Neues kaufen für ihn. Das nimmt aber den Spaß an der ganzen Sache. Was? Also ich gebe von meinem Geld nichts dafür aus. Ich habe selber Kosten. Wieso, kommt eine Neulieferung von deinem Lieblingsparfum? Du weißt, der letzte Versuch. Ach, schwimm in deinen nassen Windeln. Jetzt wisst ihr, was ich mitmache hier nach Schwärmer. eigentlich los? Wieder kurz zur halb elf. Hallo nach Schwerber. Ihr wisst ja, dass ich mich an Kelly ranmachen will. Habe ich mir erlegt, wenn ich ein ganz gutes, schönes Geschenk mache, könnte sich meine Chance erhöhen. Was denkst du? 200 Mark, ist das zu viel? Ich möchte ja nämlich eine Barbie-Puppe kaufen. Na? Zwei Riesen für eine Barbie-Tussi? Eine echte Frau ist ja nicht mal so viel wert. Oh, na, schon mal, ich mache wieder einiges mit. Er feiert schon wieder. Also, was gibt's? Stehst du einmal schlecht im Futter, halte ich an die dicke Mutter. Er versucht mich aufzuheitern. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Doch sehe ich in der Haustür meinen roten Pudel. Dann fasse ich mir mit der Hand vor Ruhe an die Nudel. Jetzt fliegst du raus, ey. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Ja, Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Da bin ich wieder Nachtschwärmer. Charlie, was gibt's? Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. Weihnachten, Weihnachten. Wann gibt's dir Geschenke? Weihnachtszeit, du stille Zeit der Lichter und Geschenke. Jedes Jahr ab Mitte August freu ich mich, wenn ich Weihnachtsdeckchen. Die Geschenke. Und den Baum. Nikolausi. Thank you. Und 9, hier geht's ans Wochenende. Kelly, hallo Kelly Blondie. Hey, wo ist Bart? Ich will ihm sagen, dass ich eine scharfe Verabredung habe. Ich mache ihm so gern seine Samstage zur Sau. Och, den armen Kerl, das nicht mehr ausmachen da. Ist es da ein Wunder, dass ich die Zuneigung lockerer Barfrauen suche und mir Pornofilme reinziehe? Eigentlich nicht. Ravers Nature, so ein paar Jahre älter, aber immer noch anhörbar. Oder was meinst du, Daniel aus Freiburg? Ja, ist also nicht schlecht. Ja. Ich kenn's doch von früher her. Also genau. Bekannt. Richtig. So, jetzt brauche ich von dir 5 Interpreten, bitte. Das wäre Aerosmith. Genau. UB40. Ja. Vanilla Ice. Richtig. Michael Jackson. Ja. Und DJ Bobo. Whoa! Das ist es! Oh, Junge, du hast Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! exist in the outside world. Sunbeam, Nachtschwimmer. Dieser Song gab es auch vor 5-6 Jahren in der prähistorischen Techno-Zeit. Und der Song hat sich auch rübergerettet. In die Neuzeit, möchte ich fast schon sagen, ha? Al, was ist? Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Pappala, papp. Waren diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Hey, du suchst Streit. Brich mir das Herz. Du siehst wie 100 aus. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Das zahle ich dir heim. Heute Mittag komme ich zu einer Blondine, Nachtschwimmer, in die Wohnung. Sehe ich, dass sie auf dem Heizkörper sitzt. Sag ich mal, frisst du so arg, ist so kalt? Da sagt sie, nee, das war so Da war vorher der Installateur da und der hat gesagt, die Heizung leckt.